Wenn Bonnie nach Hause kommt und eine Leiche in ihrem Haus findet, lässt sie sich scheiden. Kein Eheberater, keine Trennung auf Probe, sie lässt sich einfach scheiden, okay? Ich will einfach nicht geschieden werden, klar? Nein. Ich mag den Plan. Ich mag den Plan. Ich mag den Plan. Ich mag den Plan. Bin dafür bekannt, dass ich die Nutzen alle wegfang. Ich schaff sie ran, sie kommen dann in meinen Keller, genagelt an die Wand. Einmal sechs, ficken dich, es gibt Stich in dein Gesicht. Hure, hältst du nicht die Fresse, landest du im Bodybag. Vom Tatort schleif ich dich weg, in meinen dunklen Keller hinein. Niemand hört dich jemals schreien, deine Kehle durchgeschnitten. Lange musstest du nicht leiden, deine Leiche werd ich reiten. Nach der Tat wird sie zerhackt, im blauen Plastiksack verpackt. Triple Six, Kruzifix, ja wir kommen in der Nacht. Ja wir kommen in der Nacht. Kruzifix, Triple Six, Kruzifix, Triple Six. Ich hab das umgedrehte Kreuz. Ich hab das umgedrehte Kreuz. Ich hab das umgedrehte Kreuz. Direkt in deine Kehle. Der Nuttenmörder kommt und nimmt sich deine Seele. Lucifer direkt gibt von unten die Befehle. Keiner hegt Verdacht, wenn ich die Leichen in meinen Müttern ablege. Schaffe ich den Dreck rein. Nur aus dem Haus, neues Opfer rein, altes Opfer raus. Ich muss den Plan. Ich smoke den Plan. Ich smoke den Plan. Ich smoke den Plan.